schönen Morgen. Morgen! Deinem Bett. Es ist Schach, doch du liegst schon wach. Ich steckst unter deiner Decke ein Traum in den Knochen. Und du fällst ganz bodenlos. Du fällst. Und du fällst. Schlägst dich an. Du fällst. Und du fällst. Sei noch schneller. Du fällst. Und du fällst. Lass auf dem Meer. So, hier hat denn der Tontechniker das Band gewechselt, mitten im Lied, aber er hat nicht gepennt und es ging ja total schnell und deshalb machen wir so weiter. Ein Gefühl! Ein Gefühl! Ein Gefühl! Ein Gefühl! Morgen! Morgen! In deinem Bett. Es ist zwei und du liegst noch da. Jacks unter deinem Decken. Schirr dir wieder hell. Es wird einfach nicht hell. Und du fällst! Fällst bodenlos! Du fällst! Mich sich auf! Und du fällst! Schneller und schneller! Du fällst! Bis auf dem Meer! Ein Gefühl! Von Hilfeskreis! Ein Gefühl! Von Einsamkeit! Ein Gefühl! Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss und danke, dass wir hier sein durften. Viel Spaß mit dem Rest des Abends. Genau, wir haben natürlich fetten Merchandise mit. Wenn ihr fett Kohle habt, kommen wir da zusammen. Hey, Punkrock macht gutes Wetter. Habt ihr gesehen? Die Sonne war zwischendurch draußen. Das ist gute Musik. Gute Musik. Und jetzt kommt wieder...